Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin hier am Mittwochnachmittag um 16 Uhr auf den Frequenzen der Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Eigentlich sollte heute am 19. Mai die Räumung des seit über knapp 50 Jahren bestehenden Autonomen Jugendzentrums Potsdam erfolgen. Das ist zum Glück nicht passiert. Was da genau passiert ist, wissen wir nicht, aber wir hören heute in der Sendung auch einen Beitrag über Potsdam und Drugstore, der schon etwas älter ist, denn am 7. Mai fand eine Kiezkundgebung gegen Gentrifizierung und Verdrängung in Neuköllner Norden statt. Auch dort haben die geredet, unter anderem dann aber auch Mieterinnen und Mieter der Flughafenstraße, Hermannstraße, die verdrängt werden sollen, der Hermann 48, die verdrängt werden soll, bereits geräumte Kollektive wie die Meuterei oder das Syndikat und andere mehr. Und außerdem berichten wir über ein anstehendes Gerichtsverfahren nach dem Paragraph 129 gegen einen linken Aktivisten hier in Berlin. Das heute Teil der Sendung und dazu etwas Radau-Musik, zusammengestellt von mir. Ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's. Beginnen wir diese Woche, diese Sendung mal mit einer guten Nachricht. Das haben wir ja eigentlich selten genug. Erfreuliches lässt sich von dem gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal berichten. Er hat in einem eigenen Beitrag vom 12. Mai 2021 über seinen Gesundheitszustand geredet. Obwohl wenig medizinische Ergebnisse bisher bekannt sind, sagt er, dass er die Herz-OP sehr gut überstanden hat und dass er sich besser fühlt als seit langer Zeit. Dieser Beitrag ist zu hören auf prisonradio.org. Wie gesagt, vom 12. Mai 2021 und in Englisch heißt das The State of Mumia bei Mumia Abu-Jamal. Wir hatten ja in der vergangenen Sendung am 5. Mai einen ausführlichen Bericht über eine Solidaritätskundgebung mit Mumia, die in Neukölln in der Weisestraße stattfand. Dort wurde natürlich nicht nur über Mumia Abu-Jamal, sondern auch über andere Fälle politischer Repression und Gefangenschaft berichtet. Eine solche politische Repression findet in Berlin derzeit statt. Am 8. Juni wird es ein Verfahren gegen einen linken Aktivisten geben, dem allerlei mögliche Dinge vorgeworfen werden. Und dazu wurde ein Redebeitrag der Kampagne No 129 gehalten. Und das hören wir jetzt. Ich sage die Details zu der Kundgebung nach dem Beitrag nochmal an. Hallo, ich bin Dro von der Solidgruppe No 129. Ich will euch kurz informieren über den Prozess, der gerade gegen unsere Genossen läuft. In den Jahren 2010 und 2011 fanden Angriffe auf das Haus der Wirtschaft, die Senatverwaltung für Stadtentwicklung und das Amtsgericht Wedding statt, vor die unser Genosse und Freund nun angeklagt ist. Der Prozess gegen Cem wird voraussichtlich am 8. Juni 2021 vor dem Landgericht Berlin beginnen. Angekündigt sind bisher 20 Prozesstage bis in den Oktober hinein. Er soll als Mitglied der revolutionären Aktionszellen RAZ, Revolutionäre Linke RL, an der Durchführung dieser Aktionen beteiligt gewesen sein. Die angegriffenen Objekte stehen vor einer zerstörerischen kapitalistischen Ökonomie, die Privatisierung von Wohnraum, die perverse Steigerung der Mieten, die Verdrängung alteingesessener Bewohnerinnen sowie vor eine oft rassistische und sexistische Klassenjustiz, welche diese sich zuspitzenden erbärmlichen Zuständen aufrecht erhalten will. Die Organisation, welche er angehört haben soll, wandelte sich in den Jahren 2009 bis 2012 sehr deutlich mit verschiedenen Aktionen auch gegen weitere Auswüchse dieses kranken Systems. So haben die RAZ von 2009 bis 2011 verschiedene Aktionen, wie unter anderem eine Patronverschickung an Innenminister Friedrich und Extremismusforscher Eckhard Jesse und Uwe Backes durchgeführt. Darüber hinaus wurde den ursprünglichen Beschuldigten die Mitarbeit an Ausgaben der Untergrundzeitschrift Radikal, die seit 1976 erscheint und in ihrer Geschichte immer wieder umfangreichste Repression ausgesetzt war, vorgeworfen. Dass in diesem Zusammenhang ermittelt wird, ist uns seit dem 22. Mai 2013 bekannt. An diesem Tag fanden in Berlin, Magdeburg und Stuttgart insgesamt 21 Hausdurchsuchungen statt. Den damals insgesamt 9 Beschuldigten wurde mit Hilfe des § 129 laut StGB Bildung eine kriminelle Vereinigung vorgeworfen. Die revolutionären Aktionszellen RAZ bzw. die revolutionäre Linke RL gebildet zu haben. Laut Durchsuchungsbeschluss soll es sich dabei um eine Nachfolgeorganisation der militanten Gruppe handeln. Im Zusammenhang mit diesen Razzien wurde auch deutlich, welchen extrem umfangreichen Überwachungsaufwand die Repressionbehörden in den Jahren zuvor betrieben hatten. So wurde über einen längeren Zeitraum unter anderem so gut wie jegliche erreichbare Kommunikation der Verdächtigten ausgespäht, ihr Verhalten beobachtet, gefilmt und es wurde versucht, verdeckt DNA-Material zu erhalten. Unsere mitbeschuldigte Freundin und Genossin Alex nahm sich im Juni 2014 auch infolge des dadurch ausgelösten massiven psychischen Drucks das Leben. Die im September 2018 an Cem verschickte Anklageschrift richtete sich dann nur noch gegen eine Person. Die Ermittlungsverfahren gegen die anderen Beschuldigten wurden eingestellt. Bereits eine Trennung der Ermittlungsverfahren 2016 ließ vermuten, dass eine Anklage wegen § 129 für die Behörden nicht haltbar sein würde und so lautet der Vorwurf jetzt Brandstiftung in 3 Fällen. Auch wenn es nicht mehr um Mitgliedschaft, Grund oder Gründung einer kriminellen Vereinigung geht, basiert alles, was in der Anklageschrift steht, auf den Ermittlungen aus eben diesem Verfahren. Trotz des anderslautenden Strafbestandes, der nun formuliert wurde, handelt es sich weiterhin um den RAZ, RL und Radikalkomplex. In diesem Gerichtsverfahren geht es um den Angriff auf organisierte Strukturen, die in Wort und Tat die herrschenden Verhältnisse kritisieren. Es geht um den Angriff auf linke revolutionäre Kräfte, die mit verschiedenen Mitteln vor eine klassenlose Gesellschaft kämpfen. Unser Genosse wird nun einzeln angeklagt, stellvertretend für all das. Lassen wir ihn nicht allein. Am ersten Prozesstag wird es eine Kundgebung vor dem Landgericht geben und wir werden dann versuchen, eine möglichst umfassende Dokumentation des Geschehens im Gerichtssaal sicherzustellen. Wenn ihr den Prozess auch persönlich beobachten wollt, checkt doch am besten in den Tagen vor dessen Beginn unsere Homepage. Wir werden versuchen, dort so weit wie möglich zu dokumentieren, mit welchen Einschränkungen ihr dann aufgrund von Corona und wegen der Willkür der Schergen rechnen müsst. Um mit uns zusammen unseren Freunden und Genossen zu unterstützen, braucht es sowohl tatkräftige Solidarität als auch viele helfende Hände und Köpfe. Daher informiert euch über den Prozessverlauf, nehmt an den Veranstaltungen teil, die in den kommenden Monaten dazu stattfinden werden. Schafft selber Öffentlichkeit und spendet, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf das Soli-Konto der Roten Hilfe zu diesem Verfahren, Stichwort NO129. Bitte meldet euch auch bei uns oder der Roten Hilfe Berlin, falls ihr in diesem Zusammenhang auf die eine oder andere Weise von staatlichen Stellen kontaktiert werdet. Es gibt auch Flugblätter, die sind hier im Umlauf, da sind diese Texte und Informationen drauf. Einen Finger kann man brechen, aber 5 Finger sind eine Faust. Linke Politik verteidigen. Danke. Wie so oft in seiner Geschichte wird der politische Gummiparagraf und Schnüffelparagraf und Gesinnungsprüfungsparagraf 129 angewandt, um linke Aktivisten zu kriminalisieren. Es wird eine Protestkundgebung geben, während das Verfahren läuft, und zwar am Dienstag, den 8. Juni, von 12 bis 16 Uhr vor dem Gericht in Moabit. Schaut vielleicht einfach die gängigen Terminankündigungsseiten nochmal nach, genauer. Kurz vorher, da werden wahrscheinlich noch weitere Details dann zu finden sein. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Alle zusammen! Alle zusammen! Gegen jede Räumung! Am 7. Mai fand in einer Kölner Weisestraße vor dem ehemaligen Syndikat eine Kundgebung statt, die sich mit der Verdrängung und den Zwangsräumungen und vor allen Dingen dem Widerstand von Mieterinnen und Mietern dagegen in dieser Stadt beschäftigt. Und die soll jetzt regelmäßig immer am 7. des Monats sein. Der 7. deshalb, weil am 7. August 2020 dort das Syndikat geräumt wurde und das ehemalige Kollektiv des Syndikats gibt sich damit nicht zufrieden und hat eigentlich die ganze Zeit weiter Widerstand gegen Verdrängung und Gentrifizierung geleistet. Und das wollen sie jetzt auch mit dieser monatlichen Kundgebung weiter fortführen. Wir hören heute Beiträge natürlich vom Syndikat, von der Hermannstraße 48, die von Verdrängung bedroht ist, oder auch von den vier Häusern der Hermannstraße, Ecke Flughafenstraße, die sich jetzt gegen ihren Rausschmiss organisieren. Darüber hinaus von der Meuterei, dem geräumten Kneipenkollektiv, oder dem Drugstore und der Potze, die ja nach wie vor in ganz unsicheren Verhältnissen sind. Die Potze ja nach wie vor räumungsbedroht. Dazu etwas Radaumusik, die dort auf dieser Kundgebung zu hören war. Ich wünsche gute Unterhaltung. Hallo. So, das ist sehr schön, so viele Leute von dem Zündi zu sehen. Und mal wieder, was hier los. So, heute ist die Räumung unserer geliebten Kids-Kneipe, unserer Wohnzimmer bereits 9 Monate her. Wir wollen ab jetzt an jedem 7. des Monats eine Veranstaltung gegen Verdrängung, gegen Zwangsräumung, gegen Immobilienspekulanten und gegen den Ausverkauf der Stadt organisieren. Über unsere genauen Pläne halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Über unsere Räumung ist eigentlich schon in den letzten Monaten alles gesagt worden. Bei uns würden 2274 Polizistinnen angesetzt, um die Interessen eines dubiosen Briefkassenimperiums durchzusetzen. Das alles nur, damit die Knappe jetzt zugemauert ist. Seitdem wurden aus den gleichen Kapitalinteressen die Liebig 34 und die Meuterei geräumt. Dem Köpi-Wagenplatz und der Pur an Lukisch und Co. droht das gleiche Schicksal. Die Potze, einer ältesten, selbstverantwortlichen Jugendzentrum Deutschlands, soll am 19. Mai ebenfalls geräumt werden. Auch ihr wieder für einen Drecksspekulanten. Allerdings hat hier die Berliner Politik, also Rot-Rot-Grün, noch mehr Verantwortung für die kommende Räumung. Seit Jahren, also seit dem Zeitpunkt, wo der Berliner Senat die Räumlichkeiten der Potze verkauft hat, ist klar, dass sie neue Räume für die Potze und den Drecksdorf brauchen. Bis heute gab es kein realistisches Angebot. Die Potze ist ebenso wie viele der bereits geräumten Projekte ein Ort des Zusammenkommens und Ausprobierens. Dieser Raum soll jetzt den Jugendlichen genommen werden. Dies werden wir und viele andere nicht einfach hinnehmen. So, uns wurden schon so viele Räume genommen. Kids-Kneipen, Wagenplätze, Zeltstädte, Jugendzentren, Ausprojekte und Wohnräume. Wo sollen denn all die Menschen hin, wenn sie keine Orte zum Leben mehr haben? Die Orte, die von den Immo-Spekulanten geschaffen werden, sind es definitiv nicht. Wer kann oder will sich denn diese spekulativen Preise leisten? Wohnräume darf keine Ware sein. Hallo? Ja. Und so ganz nebenbei brauchen wir einen vernünftigen Schutz von kleinen Gewerbe, zumindest so lange, wie es diesen komischen Kapitalismus noch gibt. Enteignen wird nicht nur Konzerne und Fonds, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, sondern nehmen wir uns den spekulativen Leerstand. Es gibt genug Wohnräume und Gewerbeflächen in dieser Stadt, damit jeder und jeder von uns eine Wohnung oder auch eine Gewerbefläche hat. Kämpfen wir zusammen für eine Stadt von unten. Eine Stadt, die Platz für die Bedürfnisse der Bewohnerinnen hat und nicht die Interessen der Spekulanten berücksichtigt. kämpfen wir weiter nicht nur für uns und unsere Ideale und Träume, sondern auch für eine Stadt für alle. In diesem Sinne, die Häuser denen, die sie brauchen, die Kneipen denen, die drin saufen. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Von einer Kundgebung berichten wir aus Neukölln, die am 7. Mai stattgefunden hat, immer am 7. des Monats, dem Monatstag der Räumung des Syndikats, finden dort jetzt Kundgebungen gegen Verdrängung und Gentrifizierung statt und für den Widerstand der Mieterinnen und Mieter. Gerade hörten wir einen Beitrag vom Syndikat, als nächstes einen Redebeitrag von der Hausgemeinschaft Hermannstraße, Flughafenstraße. 4 Häuser sind dort von Rausschmiss und Verdrängung bedroht. Hört selbst. Hallo. Wir sind mitten in dem großen Haus in der Ecke Hermannstraße, Flughafenstraße. Das beinhaltet die Häuser 45, 47, 49, Flughafenstraße sowie Hermannstraße 224 und 224a. In unseren Häusern leben fast 300 Menschen, darunter Familien mit mehreren Kindern, Wohngemeinschaften, ältere und jüngere Leute, Personen mit verschiedensten Hintergründen. Die Mieterinnenschaft ist so bunt wie das Gebäude selbst. Viele der Familien sind bereits seit 10 Jahren da zu Hause und alle blicken mit großer Sorge auf die aktuelle und zukünftige Entwicklung des Berliner Wohnungsmarktes. Der Freundinnenkreis, die Familie, der Arbeitsplatz. Alles ist hier im Kiez. Am 9. April erreichte uns überraschend die Nachricht, dass unsere Häuser verkauft wurden. Wir aber die Chance auf das Vorverkaufsrecht haben. Ihr könnt euch vorstellen, das ist wie der Boden unter den Füßen wegfällt. Für uns war klar, wir wollen bleiben. Wir haben Informationen eingeholt, gingen in allen 5 Häusern von Tür zu Tür und haben miteinander gesprochen. Wir begannen uns als Mieterinnenschaft zu organisieren, mit dem gemeinsamen Ziel, Anspruch auf das Vorkaufsrecht zu erheben und die Häuser in die öffentliche Hand zu geben. Doch schnell stand fest, der Verkauf ist beschlossene Sache. Eine Abwendungsvereinbarung wurde vom privaten Investor ungewöhnlich schnell. Uns, die Mieterinnen, wurde es damit nahezu unmöglich gemacht, das Vorkaufsrecht durchsetzen zu können. Neuer Eigentümer der Häuser ist Jakob Mehren, seines Zeichens Immobilienspekulant. Die Mehren AG macht unter anderem mit sogenannten Share-Deals Profite, bei denen Wohnhäuser in GmbHs umgeschrieben und zu Unternehmen werden, die dann stückweise weiterverkauft werden können. Während Jakob Mehren sein Homeoffice auf den Malediven verbringt, stirbt Neukölln. Nicht nur die Häuser in der Flughafenstraße und Hermannstraße wurden kürzlich an die Mehren AG verkauft. Zeitlich erwarb das Privatunternehmen Häuser in der Ritterstraße und Bergfriedstraße in Kreuzberg sowie in der Maxstraße und Reinickendorfer Straße in Wedding. Eine Abwendungsvereinbarung wurde für alle Häuser bereits unterzeichnet. Auch ein großer Wohnkomplex in Lichtenberg ist von der Mehren AG aufgekauft worden. Auch wenn Abwendungsvereinbarungen Instrumente zum Mieterinnenschutz wie ein Verbot von Luxussanierungen oder von einer Umwandlung in Eigentumswohnungen enthalten sind, sind sie nicht mehr als ein fauler Kompromiss. Allzu oft finden sich gesetzliche Lücken. Auch gelten die Vereinbarungen nur für einen befristeten Zeitraum. Aber was sind schon 10, 20 oder 30 Jahre? Für uns Bewohnerinnen geht es nicht um Investitionsmöglichkeiten oder Spekulationsobjekte. Für uns geht es um unser Zuhause, um unseren Lebensmittelpunkt. Immer wieder ist von Milieuschutz die Rede. Aber was hier passiert, hat mit Milieuschutz nichts zu tun. Durch solche und ähnliche Immobilienverkäufe an Privatinvestorinnen werden soziale Spaltungen und Verdrängungen in ganz Berlin auf die Spitze getrieben. Nebenan in der Hermannstraße 227 steht bereits ein Luxusbau, ein sogenanntes Boardinghaus für Businessmänner wie Jakob Mehren. Was ist das für ein Milieuschutz, der es ermöglicht, da statt erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, verglaste Fassaden für teure Luxus-Apartments hochgezogen werden? Neukölln stirbt. Herr Mehren, Sie schlagen Nobel vor, PolitikerInnen, MieterInnen und Vermieterinnen müssen jetzt an einem Strang ziehen. Aber welcher Strang soll das sein? Wohnen ist Menschenrecht und sollte ohnehin unverhandelbar sein. Deshalb fordern wir... Deshalb fordern wir einen Milieuschutz, der seinen Namen verdient, einen Milieuschutz ohne Frist. Wir fordern bezahlbaren Wohnraum statt teurer Eigentumswohnungen. Für eine Stadt für alle, auch in Zukunft. Das Syndikat lebt. Unter diesem Motto findet immer am 7. des Monats eine Kiezkundgebung in der Weisestraße in Neukölln statt. Hier ein Beitrag der Mieterinnen und Mieter der Hermannstraße 48, die ebenfalls um ihre Existenz kämpfen. Genau, ich komme aus der Hermannstraße 48. Vielleicht kennt ihr unser Haus oder den Projektraum, der dort auch ist. Und vielleicht habt ihr auch schon mitgekriegt, dass unser Haus verkauft worden ist und wir seit Anfang des Jahres dafür kämpfen, dass unser Wohnraum nicht an eine dubiose Immobilienfirma geht, sondern an uns selbst. Wir haben schon viel erreicht, aber leider sind wir noch nicht am Ziel. Der Bezirk hat zwar das Vorkaufsrecht zu unseren Gunsten ausgeübt, aber die Käuferin hat ihren Widerspruch dagegen eingereicht. Sie ist scharf auf unser Haus, weil sie plant, damit richtig Fettkohle zu machen. Seit der Mietendeckel gekippt wurde, wahrscheinlich erst recht. Aber was unser Haus vor allem so attraktiv macht, sind nur in zweiter Linie die Wohnungen der Vorderhäuser. Klar, da kann man jetzt ordentlich die Mieten erhöhen. Manche MieterInnen leben schon seit Jahrzehnten da und haben dementsprechend noch alte, halbwegs günstige Mietverträge. Da ist aus Sicht der Investorin noch einiges wegzugentrifizieren. Sanierung, Umwandlung in Eigentum. Ach, da gerät man schon richtig ins Schwärmen. Aber das Juwel der H48, die geile Goldgrube, das Filetstück sozusagen, ja? Das ist das Fabrikgebäude im zweiten Hinterhof. Denn hier wohnen knapp 80 Menschen mit Gewerbemietverträgen. Und wisst ihr, was Gewerbemietvertrag bedeutet? Keine genau! Kein Kündigungsschutz, keine Mietpreisbremse, kein gar nichts. Ein wahres Traumobjekt, das ordentlich Rendite abzuwerfen verspricht. Erst recht, wenn auf dem Nachbargrundstück der neue Luxusbau der Bevocon mit Eigentumswohnungen und Dachterrassen fertig ist. Dadurch bekommt der ganze Block ein völlig neues Gesicht. Schön sauber und glänzend und ohne die unansehnliche Armut, die irgendwie auf die Stimmung drückt. Nun, eine sehr attraktive Investition also. Das einzige Problem ist nur, da wohnen ja jetzt noch Menschen. Die müssen erstmal weg, damit dann ein zahlungskräftiges Start-up einziehen kann. Dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, denn sie haben ja Gewerbemietverträge und in der Logik der Käuferin bedeutet das, es sind Gewerbe. Die kann man also einfach kündigen und dann wird schön durchsaniert. Dass sich hier Schlafzimmer befinden mit eingebauten Hochbetten und Badezimmer mit Duschen und Badewannen, ja, nun ja, das klingt jetzt nicht so hundertprozentig nach Gewerbe. Und an den Briefkästen steht das Wort WG. Naja, das kann ja alles Mögliche bedeuten. Ach, und vorne an der Straße, da gibt es eine offizielle Infotafel über die Geschichte des Hermannshofs und da steht drauf, dass sich heute mehrere große Wohngemeinschaften dort befinden. Ja, das ist natürlich alles etwas heikel, aber Vertrag ist doch Vertrag, oder etwa nicht? Der Bezirk zumindest scheint das anders zu sehen. Das Vorkaufsrecht kann er nämlich nur bei überwiegend als Wohnraum genutzten Gebäuden einsetzen. Und das hat er in unserem Fall wohl so gesehen. Und zu allem Übel wohnen in dem Fabrikgebäude auch noch unbequeme, widerständige Leute, die sich zusammenschließen und organisieren, die bereit sind, für ihre Wohnungen und die ihrer NachbarInnen zu kämpfen, die nicht einfach aufgeben, die laut werden und Öffentlichkeit schaffen, die sagen, Fabriketagen, in denen gewohnt wird, sind Wohnungen. Und davon gibt es viele in Berlin. Und diese Wohnräume sind extrem bedroht. Seit Jahrzehnten ist der Hermannshof ein Zuhause für die unterschiedlichsten Menschen. Ihre Mietverträge müssen umgewandelt werden in Wohnmietverträge. Es muss Schluss sein mit der ständigen Angst vor horrenden Mieterhöhungen, Abmahnungen und Kündigungen. Dass diese Szenarien nicht aus der Luft gegriffen sind, müssen wir in der 48 gerade am eigenen Leib erfahren. Eine WG wurde bereits gekündigt und kalt geräumt, als sie die Schlüssel nicht übergeben wollte. Weitere WGs haben Abmahnungen und Kündigungsandrohungen erhalten. Wir finden es nicht hinnehmbar, dass das passiert, obwohl die Besitzverhältnisse sich in diesem Moment in der Klärung befinden. Mitten im laufenden Widerspruchsverfahren um den Vorkauf ist es ein riesiger Skandal, Menschen aus ihrer Wohnung zu werfen. Mal davon abgesehen, dass es immer ein Skandal ist, Menschen aus ihrer Wohnung zu werfen. Unser Haus, nein, alle Häuser gehören in Selbstverwaltung. Ob Fabriketage oder Plattenbau. Wohnraum darf keine Ware sein. Gentrifizierung, go home! Vielen Dank. Falls ihr selber auch mit Gewerbemietverträgen wohnt oder Leute kennt, die das tun, schließt euch gerne unserer Kampagne Wohnfabrik an. Schreibt eine E-Mail an wohnfabrik@h48bleib.org. Wir organisieren uns zusammen. Kommt alle mit, verdammt, wir holen uns unser Nimmerland. Das ist unser Haus. Das ist unser Haus. Wecker klingeln, einmal im Leben glücklich sein, denn die Kinder der Stadt fordern Rechte und das Glück ein. Immer am 7. des Monats Kiezkundgebung, Syndikat lebt in der Weisestraße in Neukölln. Kundgebung gegen Verdrängung und Gentrifizierung und für den Widerstand aller Mieterinnen und Mieter gemeinsam. Dort redeten auch jemand über Potze und Drugstore. Die eigentlich für heute anstehende Räumung der Potze ist ja nun irgendwie verschoben. Ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Trotzdem hier für den Hintergrund der Redebeitrag, der dort gehalten wurde. Hallihallo, ich bin heute hier für die Kollektive von Potze und Drugstore. Das Drugstore hat sich 1972 in der Potsdamer Straße 180 in Berlin-Schöneberg gegründet. Damit ist das Drugstore das älteste selbstverwaltete Jugendzentrum Berlins und bildet zusammen mit der Potze einen Freiraum, den es so kaum noch im Westen Berlins gibt. Das Drugstore wird als Jugendzentrum vom Jugendamt Tempelhof Schöneberg gefördert. Und wir konnten damit bis zum Jahr 2018 auf fast 800 Quadratmetern Siebdruck, eine Fahrrad- und Holz- und Metallwerkstatt, eine Teeküche, Theaterproben und Vorführungen, Lesebühnen, Proberäume, ein Aufnahmestudio, Tresenabende, Wäsche waschen, Duschen, eine Bibliothek, Konzerte, Partys und Räume für Pläne und Ähnliches anbieten. Und das seit immer und für immer umsonst und ehrenamtlich. Da das Gebäude in der Potsdamer Straße 180 seit vielen Jahrzehnten nicht mehr in der Hand der Stadt oder dem Bezirk ist und es mehrfach die EigentümerInnen gewechselt hat, wurden wir schon öfter von der Schließung bedroht. 2006 saßen wir kurzzeitig auf der Straße, aber damals wurden angebliche Mängel durch uns behoben und wir konnten wieder einziehen. Bis 2015 die Kündigung unserer Nutzungsverträge ins Haus flatterte. Damals hieß es, dass wir innerhalb einem Jahr raus sein müssten, weil der Eigentümer andere Pläne mit unseren Flächen und dem Gebäude im Ganzen habe. Es war klar, dass so ein Jugendzentrum wie wir und wie die Potze es ist, nicht so schnell neue Räume finden kann, in denen unser umfangreiches und natürlich über die fast 5 Jahrzehnte gewachsenes Angebot unterkommen kann. Also wurden viele Flächen und Räume und Angebote besichtigt und entweder von uns, dem Bezirk oder den VermieterInnen abgelehnt. Mal zu klein, mal irgendwo hinter Spandau, mal perfekt, aber dann von anderen Leuten unter der Nase weggeschnappt. Oder. Ende 2018 war es dann soweit, dass der Eigentümer keine weitere Mietverlängerung zulassen wollte. Und wir mussten unsere Sachen packen, um einer möglichen Schadensersatzforderung durch eine weitere Nutzung ohne Mietvertrag aus dem Weg zu gehen. Eine Schadensersatzklage hätte nämlich bedeutet, dass wir unseren Verein, dem SSW e.V., in die Insolvenz getrieben hätten. Und an dem hängen nicht nur wir, das Drugstore, sondern auch die wundervolle Mannsteinstraße mit der Roten Insel und das Thomas-Weisbecker-Haus mit seinem Schicksal, der Linie und dem dazugehörigen Wohnprojekt. Der Auszug fiel uns unglaublich schwer. Immerhin sollten wir die Tür hinter einem fast einem halben Jahrhundert gewachsener, selbstverwalteter Jugendarbeit für immer schließen. Aber wir hatten zumindest schon mal einen Mietvertrag für die Potsdamer Straße 134/36 in der Tasche, in die wir Mitte 2019 hätten einziehen sollen. Wie ihr vielleicht schon wisst, ist das bis heute nicht passiert. Und bis dato lagern alle unsere Sachen, unser gesamtes Angebot, in einem Lager hinter Spandau, welches auch noch traurigerweise durch den uns rausgeschmissen habenden Vermieter angemietet wurde, der auch noch die Potsdamer Straße 180 verwaltet. Und dabei bietet die Potsdamer Straße 134/36, also das neue Objekt, nur Platz für leise Angebote, da sich die Räume direkt unter einem Wohnhaus befinden. Damit sind nicht nur wir, das Drugstore, sondern auch die Potze unzufrieden. Denn zu diesem Zeitpunkt war gar kein derartiges Angebot gemacht worden. Deshalb beschloss die Potze, das zu tun, was nötig war. Sie haben ihre Schlüssel nicht abgegeben und haben den Raum weitergehalten, um Jugendarbeit zu leisten, die es für diesen Kiez benötigt. Und mit der Weiternutzung zu sagen, sucht uns Räume, dann gehen wir raus. Und das sagen sie auch weiterhin, trotz eines mitgeteilten Räumungsdatums am 19.05. Sie sind bereit, aus den Räumen in der zweiten Etage der Potsdamer Straße 180 zu gehen, wenn die angebotenen Ersatzräume geeignet sind. Wir stecken aktuell mitten in einer Verhandlung um einen neuen Mietvertrag. Doch während dieser Verhandlung hat der Jugendstadtrat Oliver Schwork ein Räumungsdatum gesetzt und weigert sich bis heute, die Räumung auszusetzen, um eine Lösung herbeizuführen. Deswegen kommt mit uns am Sonntag, den 9. Mai, gemeinsam auf die Straße mit euren Fahrrädern. Wir treffen uns hier vorne um 14 Uhr am Herfurtplatz und fahren dann vor die Potsdamer Straße 180 mit einer Abschlusskundgebung, mit Live-Mucke, Konzert und vielen Redebeiträgen. Und seid auch am 19. Mai am Start, wenn der Jugendstadtrat bis dahin immer noch nicht die Räumung ausgesetzt hat. In diesem Sinne, Potze bleibt und Drugstore lebt, one struggle, one fight. Zählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda, der Juppie-Schweine, der Arbeit hat, man besser keine. Lasst euch nicht erzählen. Ihr hättet ein Problem. Propaganda. Das Syndikat lebt. Und auch die Solidarität, die lebt weiter, die das Syndikat anderthalb Jahre lang nach seiner Kündigung noch getragen hat vor seiner Räumung. Ein weiteres Kollektiv, dem es genauso ergangen ist, ist das Kneipenkollektiv in der Reichenberger Straße, die Meuterei. Auch die waren am vergangenen 7. Mai in der Weisestraße vor Ort und hatten Folgendes zu sagen. Hallo, solidarische Grüße vom Meuterei-Kollektiv. Es ist jetzt auch bei uns über einen Monat her seit unserer Räumung. Wir sind wütend. Wütend darüber, dass über Jahre aufgebaute rebellische und solidarische Kiezkultur immer wieder zerstört wird. Durch die Bullen, die Justiz, PolitikerInnen und InvestorInnen. In unserem Fall Goran Nenadic oder wie beim Syndikat Piers Global. Wir sind wütend, dass Lebens- und Wohnräume für Profite zerstört werden. Wir sind wütend, dass dabei auch noch der Berliner Charme beworben wird, von SpekulantInnen, die Menschen verdrängen, die diesen über Jahrzehnte mitgeprägt haben. Das alles, um daraus Profit zu schlagen. Doch nur, weil sie sich unsere Räume nehmen konnten, heißt das nicht, dass sie uns loswerden. Wir werden InvestorInnen zeigen, was sie sich für ein Risiko und Ärger damit eingehandelt haben. Hier und überall. Wir werden nicht aufhören, für unsere Ideen weiterzukämpfen. Wir werden unsere FreundInnen nicht allein lassen, wie Sie und ihr alle uns auch nicht allein gelassen habt. Das heißt, in den nächsten Wochen vor allem mit der Potze gemeinsam für ihre Räume zu kämpfen. Aber auch die Keimzelle, die Riga, der Köpi-Wagenplatz und so viele mehr brauchen unsere Unterstützung. Unsere Freiräume lassen wir uns nicht kampflos nehmen. Zusammen sind wir stark. Danke. Ja, soweit Eindrücke von der Kundgebung Syndikat lebt, die am 7. Mai in der Weisestraße in Berlin-Neukölln stattfand. Die nächste Kundgebung dieser Art, Syndikat lebt, wird am 7. Juni sein. Am 7. immer deshalb, weil am 7. August die Räumung dieses Kneipenkollektivs war und es wird langsam zu einem Forum des Widerstands gegen Gentrifizierung und Verdrängung von Nachbarinnen und Nachbarn in Neukölln und in der ganzen Stadt. Ich denke mir, Informationen werden sich dazu auch bestimmt bald auf syndikatbleib.noblogs.org finden lassen, also der Syndikat-Blogseite. Und ihr habt gemerkt, die Tonqualität war eher bescheiden von den Beiträgen. Das lag daran, dass das Lautsprechersystem mit Plastikplane abgedeckt war. Es hat nämlich die meiste Zeit genieselt oder geregnet. Sehr schwer, dort vernünftige Aufnahmen zu machen. Zumindest wenn ein armes Radio wie dieses sich anschickt, das zu tun. Aber naja, was soll's. Falls ihr mögt, kommt doch einfach am 7. Juni um 18 Uhr abends in die Weisestraße 48 und schaut euch die nächste Kundgebung Syndikat bleibt an. Alle zusammen! We'll be right back. Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Empfangen könnt ihr uns in Berlin auf der 88,4 und in Brandenburg, also hauptsächlich in Potsdam und einigen Teilen in der Nähe, auf der 90,7 UKW. Und es gibt natürlich auch Livestreams, zum Beispiel auf der Webseite des freien Radios Berlin-Brandenburg, wenn ihr da auf fr-bb.org klickt. Memoriam mit ihrem Aufruf zum Widerstand gegen staatliche Willkür, Gewalt, kapitalistische Ausbeutung und Umweltzerstörung. Gerade gehört von ihrem neuen Album, das heißt To The End, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube ja. Ist auf jeden Fall, obwohl ich sehr oft höre, gucke ich nie aufs Cover. Eins meiner Heavy Rotations, genau wie davor die Band Gojira, auch mit einem neuen Album, was vor wenigen Wochen herausgekommen ist. Werden wir wahrscheinlich in den kommenden Sendungen noch mehr hören. Jetzt wollte ich euch eigentlich noch eine aktuelle Kolumne von Mumia Abu-Jamal präsentieren, aber ihr wisst ja, er war im Krankenhaus lange Zeit, er hatte eine Herz-OP. Es gibt aktuelle Beiträge von ihm, die allerdings schon vor seiner Operation sind. Ein ehemaliger Black Panther namens Albert Woodfox hat ein Interview mit ihm gemacht, auf Prison Radio ist das veröffentlicht. Und auch am vergangenen Montag in deutscher Übersetzung in der Tageszeitung Junge Welt erschienen. Könnt ihr euch gerne im Internet mal raussuchen. Mumia selbst hat zwei kurze Beiträge gemacht nach seiner OP, dass es ihm sehr gut geht und dass er sich bedankt bei allen, die ihn so unterstützt haben, dass er überhaupt ärztliche Behandlung kriegt. Denn wir alle wissen, wenn wir uns mit Gefängnissen länger beschäftigt haben, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass Gefangene auch die gesundheitliche Versorgung erhalten, die sie benötigen. Mumia glaubt, dass er da in sehr guter Behandlung war. Allerdings gibt es bis jetzt nach wie vor keine Details. Das wird bestimmt in einer der nächsten Sendungen wieder hier Thema sein, denn der politische Langzeitgefangene Mumia Abu-Jamal, der muss endlich freigelassen werden und viele Menschen sorgen sich um ihn. Aktuell in Philadelphia, seinem Geburtsort, gibt es so viele Aktivitäten, dass wir in der Sendung kaum noch nachkommen, das zu erzählen. Es ist dermaßen starker Druck auf den Behörden in Pennsylvania, Mumia Abu-Jamal endlich freizulassen, wie er schon seit, ja, ich würde sagen, Jahrzehnten nicht mehr war. Jetzt auch im Zusammenhang mit Geschichten, dass Überreste der ermordeten Mitglieder der MOVE-Organisation, die 85 bombardiert wurden von der Stadt, in einem anthropologischen Museum ausgestellt waren, beziehungsweise zu Forschungszwecken dort benutzt wurden. Unglaubliche Frechheit im Umgang mit dem Toten und den Angehörigen vor allen Dingen. Und da laufen im Augenblick Entlassungen in Philadelphia von zuständigen Behörden. Das ist ein allgemeines Entsetzen jetzt fast knapp 40 Jahre nach dieser Wahnsinnstat der Stadtverwaltung, eine politische Gruppe in ihrem Haus zu bombardieren mit militärischem Sprengstoff. Aber diese Organisation MOVE sagt, die einzige Wiedergutmachung, die wir wirklich akzeptieren würden und die für uns eine Bedeutung hätte, wäre die Freilassung des einzigen Journalisten, der sich damals gegen diesen Wahnsinn gestellt hat und in öffentlichen Medien immer wieder angeprangert hat, dass das schwere Verbrechen gegen die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt sind. Dieser Journalist hieß Mumia Abu-Jamal und er sei endlich freizulassen. Das wäre eine wirkliche Entschuldigung, die die MOVE-Organisation akzeptieren würde. Alles andere ist in ihren Augen einfach nur sich reinwaschen wollen von den Verbrechen der Vergangenheit, die diese Stadtverwaltung in Philadelphia dort auf ihrem Konto hat. Wir werden sehen, was passiert. Ich bin mir sicher, es passiert weiterhin eine Menge. Sie hatten viele Demos und Veranstaltungen dieses Jahr schon, auch genau wie in Berlin war am 24. April dort eine Demonstration mit über 1000 TeilnehmerInnen. Und ich habe gehört, dass im Juni ein großes sogenanntes Free Mumia-Tribunal stattfinden soll, also wo der Fall nochmal genau juristisch aufgerollt wird. Es gibt sehr viele Webseiten im Augenblick, die darüber schreiben. Das Jamal-Journal ist sehr empfehlenswert, die sind sehr aktuell und natürlich die Mobilization for Mumia. Ich glaube mobilizationformumia.com und das vor ist dann amerikanisch als Zahl, als 4 geschrieben, Mobilization for Mumia. Das Jamal-Journal hat eine Blogspot-Seite, findet ihr, wenn ihr Jamal-Journal in eine Suchmaschine eures Vertrauens eingibt, bestimmt sofort. Diese beiden Seiten vielleicht mal erwähnt, wer sich das im Original anhören möchte oder anschauen möchte. Und natürlich gibt es auch hier in Berlin eine sehr aktive Free Mumia-Gruppe, mumia-hörbuch.de. Wir sind ja als Radioprojekt auch entstanden aus diesem Zusammenhang. mumia-hörbuch.de, Hörbuch mit OE natürlich geschrieben, denn im Internet gibt es keine Umlaute. Soweit also eine Erklärung, warum wir heute keine aktuelle Kolumne von Mumia Abu-Jamal haben. Das liegt nicht etwa daran, dass dort nichts passieren würde oder er nicht aktiv wäre. Ganz im Gegenteil, eigentlich überstürzen sich die Ereignisse und wir werden in einer der nächsten Sendungen bestimmt wieder detailliert darauf eingehen. God bless America hat on the street vendor. The dream deferred is stamped and it says return to sender. Remember it's December and it's cold in the winter. Your fam is far away, you tell your daughter you miss her. You work 15 hours, no break or a pause. And employers pay wages that should break the laws. The police and immigration might show up any minute. But you put it on the line to feed your fam and your children. The reason that you left was cause living was unbearable. The cops was corrupt and conditions were terrible. No food on the table and your kids are still hungry. Another on the way, so you rub wifey's tummy. And you got an older cousin, who got an older cousin that got a decent job cleaning up a person's garden. They coming back with dollars, buying gossips for their mamas. So when you look at options, there really is no other. I'm coming up north, north, north. Didn't make it cause they died of dehydration. Others got caught by the border patrol. My friend Paco got shot, I can see the bullet hole. I don't understand the language, my stomach feels famished. I'm hungry, I feel like I can taste the anguish. I'm the thickest accent ever in a land that was stolen from my great ancestors. So we represent you, cross borders, that's imaginary yet so real. Arrive at corners and teenagers are so ready to kill. So we sleeping in the tunnels where the rats attack ankles. American dreams become nightmares. Colombia, where there's kilos in them baggies. Family don't condone it, but there's money to be made. Plus the bills ain't getting paid when he working on his day. And ain't no minimum wage when you working off the books. He already in the shadows getting treated like a crook. Cops in the meat, I always on patrol. Whether you're 9 to 5 or you're bitching that snow. So since the shoe fits, Galito gotta wear it. Worker, immigrant, drug dealer, all terrorists. In the eyes of the system, they villains to imprison. But who really control the arms? Carlitos' father, who fought in Nicaragua with a CIA, so cocaine funding the Contras. So really, who responsible? This was all the fault of one Mr. Oliver. North, north, north, sold drugs at cost, cost, cost. Cooked the cocaine hard, so hard. A generation lost, so lost. Mr. Oliver, north. Wir hörten Rebel Diaz über die Migrationsbewegung in den amerikanischen Norden, denn die Lebensgrundlagen im Süden oder Zentralamerika sind durch die beinahe schon jahrhundertelange Ausbeutung, die Interessen von United Fruit und vielen anderen nachfolgenden Konzernen, aber auch den Profitinteressen der lokalen Eliten und Juntas dermaßen zerstört, dass für wenige Menschen nur noch Hoffnung besteht, dort ein besseres Leben zu haben. Es gibt einige Ausnahmen in Lateinamerika, aber das sind wenige. Und ja, was sich vor der US-amerikanischen Grenze abspielt, das wisst ihr wahrscheinlich alle selber, wenn ihr ein bisschen die Nachrichten mitverfolgt habt. Dieser Song, obwohl er schon einige Jahre alt ist, leider immer noch brandaktuell. Wer diese Sendung nochmal hören will, denn wir kommen jetzt zum Ende, kann sie auf unserem Blog finden als Podcast. In wenigen Stunden wird sie dort zur Verfügung stehen. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole es nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Natürlich geht es hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg weiter, also bleibt dran. Und wir hören uns in circa 2 Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Und das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.